Well, I can't tell you how blessed I am to be here this morning. So ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich gesegnet bin, heute hier sein zu können. Last week I spoke at a business conference. Letzte Woche habe ich bei einem Treffen von Geschäftsleuten gesprochen. We led, well, at least 35 people professed to get saved. Und da sind zumindest 35 Leute dort gewesen, die bekannt haben, dass sie errettet wurden. That raised their hands to receive Christ. Also die ihre Hände gehoben haben. Als es darum ging, Christus zu bekennen. Pastor Mark preached a great message last week. Und ich habe gehört, dass Pastor Mark letzte Woche eine ganz großartige Botschaft gepredigt hat. And Pastor Dragan in the evening. Und Pastor Dragan am Abend. So, I just want to tell you that I really love you all very much. Ich möchte euch einfach sagen, dass ich euch alle sehr, sehr lieb habe. I just can look in all your eyes for a second and just thank you. Und thank you so much. Ich möchte euch einfach ein paar Sekunden lang in die Augen blicken und euch sagen, wie sehr ich euch danke. I love you so much. Ich liebe euch so sehr. Let's turn to 2 Samuel chapter 9. Gehen wir zu 2. Samuel Kapitel 9. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen for our calling in Christ. Für unsere Berufung in Christus. For the time you've given us. Für die Zeit, die du uns gegeben to hast. To walk by faith. Dass wir im Glauben gehen sollen. To learn of you. Von dir zu lernen. For you are meek and humble of heart. Denn du bist sanftmütig und demütig im Herzen. Bless these words, I ask. Segne diese Worte, darum bitte ich. In your name. In deinem Namen. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We've been speaking about the purposes of God. Wir haben von den Absichten Gottes gesprochen. And serving the purposes of God in our generation. Und dass wir diesen Absichten Gottes in unserer Generation dienen. We've talked about worship. Wir haben gesprochen von der Anbetung. And fellowship. Von der Gemeinschaft. Discipleship. Von der Jüngerschaft. About ministry. Über den Dienst. And how the heart of all of these is the cross of Jesus Christ. Und wie im Herzen all dieser Dinge das Kreuz von Jesus Christus steht. The finished work of Jesus Christ. Das vollbrachte Werk von Jesus Christus. The blood that was shed on that cross. Das Blut, das an diesem Kreuz vergossen wurde. Is the heart of worship. Das ist das Herzstück our access to the Father. Unser Zugang zum Vater. The heart of fellowship. Das Herz der Gemeinschaft. That which was allows us to walk together in forgiveness. Das, was uns es erlaubt, dass wir miteinander gehen können und uns vergeben können. The heart of discipleship. Das Herzstück der Jüngerschaft. Come and learn of me. Kommt her zu mir und lernt von mir. I am meek and humble of heart. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. If anyone wants to be my disciple, let him take up his cross and follow me. Wenn jemand mir nachfolgen möchte, dann soll er sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachgehen. The ministry. Und der Dienst. The cross of Jesus Christ. Das Kreuz von Jesus Christus. I am not ashamed of the cross. Ich schäme mich des Kreuzes nicht. It is the power of God unto salvation for all who believe. Es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. The cross is foolishness to those who are perishing. Das Kreuz ist Dummheit für diejenigen, die verloren gehen. But to us who are saved, it is the power of God. Aber für uns, die wir errettet werden und sind, ist es die Kraft Gottes. And now we're speaking about our mission. Und jetzt sprechen wir über unsere Mission. Our mission began the moment we got saved. Unsere Mission hat begonnen in dem Moment, in dem wir errettet wurden. I've been a missionary for 28 years. Ich bin Missionar seit 28 Jahren. I have been a quote unquote missionary for the last 21 years. 20 years. A missionary in the sense of being sent overseas. Also sozusagen Missionar im buchstäblichen Sinne, unter Anführungszeichen, bin ich seit 21 Jahren, seit ich eben übersee jetzt hier tätig bin. But I have been on a mission. Aber ich war auf dieser Mission. Since the moment I opened my eyes. Von dem Moment an. After I prayed to receive Christ. Als ich meine Augen wieder öffnete nach dem Gebet, um Jesus Christus anzunehmen. I was in a new kingdom. Weil ich befand mich in einem neuen Königreich. And I knew it. Und ich wusste es. There was peace. Da gab es Frieden. Many things were undefined. Vieles war unklar, most undefiniert. Everything was undefined. Eigentlich das meiste war irgendwie unklar. But one thing I knew. Aber eines wusste ich. I was blind. Ich war blind. But now I see. Aber jetzt kann ich sehen. And no one had to tell me, hey Rob, be on a mission. Und niemand musste mir sagen, hey Robert, jetzt hast du eine Mission vor dir. I just knew. Ich wusste es. If I was blind, wenn ich blind war, and now I see. Und jetzt sehe ich. He can, He's blind and he can see. Er ist eben auch jetzt blind und er kann auch sehen. And when you find something wonderful, you want to tell the whole world. Und wenn du etwas Wunderbares entdeckst, dann möchtest du das der ganzen Welt mitteilen. And I want to bring out 4 points about our mission in the next month or so, or 2 months. Und ich möchte in den kommenden 2 Monaten circa etwa 4 Punkte hervorstreichen über unsere Mission. We spent 2 weeks on the first point. Wir haben 2 Wochen mit dem ersten Punkt verbracht. That we are on a mission to invite people to worship God. Dass wir uns auf einer Mission befinden, Leute einzuladen zu dieser Anbetung Gottes. We can do it privately. Wir können das im Privaten machen. We can invite them to service. Wir können sie zum Gottesdienst einladen. We can invite them to some event. Wir können sie zu irgendeinem Ereignis einladen. But the principle of inviting, aber dieses Prinzip des Einladens, to say, come with me, zu sagen, komm mit mir, come with me. Komm mit mir. Matthew 22, go into the highways and the byways and invite them to come in. Matthäus 22, da heißt es, geht hinaus auf die Wegkreuzungen und Gabelungen und ladet sie ein. God wants his house full. Gott möchte, dass sein Haus voll ist. We split this service a year ago. Vor circa einem Jahr haben wir die Gottesdienste geteilt. And the Sunday night service has to be split soon again. Und der Sonntagabend-Gottesdienst muss auch bald wiederum geteilt werden. We're thinking by September we might have to have a Saturday evening service. Wir denken circa, dass es ab September notwendig sein wird, einen Samstagabend-Gottesdienst einzuführen. And when we have 3 full services, und wenn wir dann 3 volle Gottesdienste haben, then we'll move. Dann werden wir uns da wegbewegen. Oder wir kaufen dieses Gebäude und werden da unten alles rausreißen und werden schauen, was dann passiert. Inviting people. Leute einladen. God wants his house full. Gott möchte, dass sein Haus voll ist. We are going to stand before the Lord before we know it. Wir werden vor dem Herrn sein, bevor es uns noch klar ist. Some people in this room, einige Leute in diesem Raum, this is not a prophecy, das ist keine Prophezeiung. But within this decade, you will be seeing Jesus Christ with eye to eye. Aber innerhalb des nächsten Jahrzehnts werdet ihr Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Maybe some within 5 years. Und manche vielleicht schon innerhalb der nächsten 5 Jahre. We'll be meeting Abraham. Wir werden den Abraham, Moses, treffen, den Mose, Paul, Peter, Paulus, Petrus, Jesus himself, Jesus selbst, gazing unto the Father. Wir vor dem Vater stehen. All the angels everywhere. Alle Engel überall. And then looking back. Und dann and saying, can I go back? Und dann fragend, kann ich da wieder just zurück hinunter? For 3 days. Einfach nur 3 Tage. I'll make a big splash. 3 Tage. I just want to tell everybody and invite everybody that I didn't. Ich möchte einfach jedem davon erzählen und ich möchte einfach alle einladen, denen ich es nicht gesagt habe. No. Nein. Can't go back. Nein, du kannst nicht mehr zurück. They have my word. Die haben mein Wort. They have my spirit. Sie haben meinen Geist. Our second mission. Unsere zweite Mission. Is this, ist folgende, to introduce people into the fellowship of the body of Christ. Leute zur Gemeinschaft im Leib Christi einzuführen. Our first word, to invite. Unser erstes Wort ist einladen. Come along with me. Komm mit mir. And take a look. Und schau dir das mal an. But the second word, introduce. Aber das zweite Wort, hinführen oder einführen, is different. Ist ein unterschiedliches. And we'll get into that in a moment. Da kommen wir gleich dazu. Okay. 2 Samuel chapter 9. 2. Samuel 9. Then David said. Und David sagte. Now this is after David becomes king. Das hier ist nun nachdem David bereits König wurde. It's years later. Es ist Jahre danach. King Saul is now dead. Der König Saul ist schon tot. David is king. Und David ist König. His friend Jonathan has died. Sein Freund Jonathan starb. But in 1 Samuel 20 they made a covenant. Aber in 1. Samuel 20 hatten sie ein Bündnis geschlossen. When David had just killed Goliath. Als der David erst gerade den Goliath erledigt hatte. And Jonathan's father, who was King Saul, und Jonathans Vater, nämlich der König Saul, was jealous of David. War eifersüchtig auf David. And he was throwing the spear at David. Und er schleuderte den Speer nach dem David. Trying to kill him. Er hat versucht ihn zu töten. And then Jonathan said to David. Und da sagte Jonathan zu David folgendes. You promise me. Versprich mir eines. That you will show kindness to my family forever. Dass du meiner Familie gegenüber Güte erweisen würdest für alle Ewigkeit. Why did he say that? Warum hat er das gesagt? Because he perceived that David would become king instead of his father. Weil erkannte, dass der David zum König gemacht werden würde anstelle seines Vaters. And when the kingship moves from one family to another family, und wenn die Königsherrschaft von einer Familie auf die andere übergeht, usually the new family wipes out everybody from the old family. Da hat üblicherweise die neue Königsherrschaft alle Familienmitglieder der alten Familie ausgerottet. So there would not be a revolution later. So dass es danach keine Revolution geben kann. I am the grandson of King Saul. Ich bin der Urenkel von König Saul. And now a revolt. Und nun eine Revolte. So they wipe everybody out. Also haben sie alle immer ausgelöscht. And Jonathan foreseeing this. Und der Jonathan, er sah das voraus. Maybe not from David, but maybe from David's men or whatever. Vielleicht nicht in Bezug auf den David direkt, aber vielleicht von seinen Gefolgsleuten. Said, make a covenant with me. Er hat gesagt, schließen wir ein Bündnis. That you will show kindness, God's kindness to my family forever. Dass du meiner Familie die Güte Gottes erweisen mögest für alle Zeit. And they made a covenant. Und sie haben dieses Bündnis geschlossen. Now it's years later. Und nun ist es Jahre danach. David is king. König David. Saul is dead. Saul ist tot. Jonathan's dead. Jonathan ist tot. And David says. Und David sagt. Is there yet anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? Gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? This is the heart of God that is beating in this world today. Das ist das Herz Gottes, das in dieser Welt heute schlägt. God is saying, Gott sagt, is there anyone left? Gibt's noch jemand, der übrig ist? From the house of Saul, vom Haus Sauls, from the race of Adam, von dieser Adams Abstammung, that I can show the kindness of God for Christ's sake, dem ich die Gnade Gottes erweisen kann, um Gottes Willen. This is the voice that speaks inside of us. Das ist die Stimme, die in uns drinnen spricht. This is the heart of the mission. Und das ist das Herzstück der Mission. The Holy Spirit in us is crying out. Der Heilige Geist in uns, er ruft aus. Is there someone that you can show the kindness of God for Christ's sake? Gibt's da jemand, dem du die Güte Gottes erweisen kannst, um Christi Willen? Saul was David's enemy. Saul war der Feind von David. And Adam, when he fell, became God's enemy. Und als Adam fiel, in Sünde fiel, wurde er zum Feind Gottes. And Jonathan was the son of Saul, David's enemy. Und Jonathan war der Sohn Sauls und damit Davids Feind. And in Hebrews 2, Jesus Christ took on flesh and blood. Und in Hebräer 2 heißt es, dass Jesus Fleisch und Blut annahm. To become one of us, yet without sin. Um so wie einer von uns zu werden, aber dennoch ohne Sünde. So he's the son of God, but he's the son of man. Also ist er der Sohn Gottes, aber auch der Menschensohn. And this is a perfect picture here. Und das ist ein vollkommenes Bild hier. Where God is crying out. Wo Gott ausruft. And that's what we should be crying out in the Spirit. Und das sollten wir auch im Geist ausrufen. So in verse 3, the king said, is there not yet anyone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? Also sagt der König im Vers 3, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? And Ziba said to the king, da sagt der Ziba zum there König, is still a son of Jonathan, es ist noch ein Sohn Jonathans, who is crippled in both feet, der an beiden Füßen gelähmt ist. And that's us. Das sind wir. That's the human race. Das ist die menschliche Rasse. We are spiritually crippled on both feet. Wir sind geistlich gelähmt an beiden Füßen. We are inadequate. Wir sind inadäquat. To fulfill the requirements of God, um die Forderungen Gottes, as they should be. Um die Forderungen Gottes, so wie sie wünscht, zu erfüllen. Romans 8:3. For what the law could not do, denn was dem Gesetz nicht möglich war, being weak through the flesh, dadurch, dass es schwach ist im Fleisch, through the crippled legs of all of us, also durch die verkrüppelten Beine von uns allen, that we are misfortuned, dass wir ihm da nicht keinen Zugang haben. Something happened to us. Da ist etwas geschehen bei uns. We want to fulfill these requirements, but we can't. Wir wollen diese Erfordernisse erfüllen, aber wir können es nicht. We don't have the ability. Wir haben die Fähigkeit nicht dazu. We don't even have the desire. Wir haben nicht einmal das Verlangen danach. We are so fallen. Wir sind so eine gefallene Schöpfung. And yet, Und dennoch, the heart of God calls to us. Das Herz Gottes, es ruft uns Is an. There yet someone? Gibt's da noch jemand? And so he says this. Und so sagt er Folgendes. In verse 4. In Vers 4. So the king said to him, where is he? Da sagt der König zu ihm, wo ist er? Verse 5. And the king sent and brought him from the house of Michar. Vers 5, da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machirs holen. In verse 6, und in Vers 6, and Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came to David and fell on his face, prostrated before him. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohns Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. And David said, Mephibosheth, und David sagte, Mephibosheth, and he said, here is your servant. Und er sagte, siehe, dein Knecht. And David said to him, und David sagte zu ihm, do not fear, fürchte dich nicht, for I will surely show kindness to you for the sake of your father Jonathan. Denn ich will nur Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen. This is what burns in the heart of the Holy Spirit. Das ist es, was im Herzen des Heiligen Geistes brennt. We are the temple of the Holy Spirit. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. And God wants us to be in tune with the Holy Spirit. Und Gott möchte, dass wir im Einklang mit dem Heiligen Geist gehen. This is his heart. So ist sein Herz. To ask, who can I show the kindness of God to? Dass er fragt, wem kann ich die Güte Gottes erweisen? When we come to church, wenn wir in die Gemeinde kommen, we should ask ourselves, sollten wir uns selbst fragen. Maybe we should put something on the wall. Vielleicht sollten wir das auf die Wand hier kleben. Second Samuel 9, don't forget. Oder so wie 2. Samuel 9, vergiss das nicht. Who can I show the kindness of God to for Christ's sake? So wem könnte ich die Güte Gottes zeigen, um Christi willen? And this is our mission. Und das ist unsere Mission. Part 1. Punkt 1. Of this message. Der erste Teil dieser Botschaft. Hi. Hallo. What is your name? Hi. Wie heißt du? Nice to meet you. Schön, dass ich dich kennenlerne. The kindness of God. Die Güte Gottes. Is there someone in this hall? Gibt's da jemand hier in diesem Raum? Who I can show the kindness of God to? Dem ich die Güte Gottes erweisen kann. For Christ's sake. Um Christi willen. You see how we live in our little world. Seht ihr, wie wir da in unserer kleinen Welt leben? And it's okay. Und das ist schon in Ordnung. We're only human beings. Wir sind nur menschliche Wesen. And God doesn't expect a lot. Und Gott erwartet nicht viel von Matthew uns. Matthäus 25. He said, if you are faithful in a little thing. Das sagt er, wenn ihr treu seid in kleinen Dingen. It doesn't mean that I walk in, I got to shake everybody's hand in the whole place. Das heißt nicht, dass ich da reinkommen muss und jedem die Hand schütteln muss, jedem Einzelnen, der hier herinnen ist. Doesn't mean I have to strive. Das bedeutet nicht, dass ich mich da abmühen muss. But it means to be available. Aber es bedeutet, dass ich verfügbar sein muss. To walk in. Dass ich da reinkommen kann. And maybe ask, Lord, und dann einfach frage, Herr, gibt es da jemand heute hier, I can show kindness to for Jesus' sake, for your sake? Dem ich die Güte Gottes zeigen kann, um deinetwillen. Someone I don't know, jemand, den ich nicht kenne, that I can introduce myself to? Dem ich mich vielleicht vorstellen kann. This is so much a part of our mission. Und das ist solch ein großer Teil unserer Mission. Now Mephibosheth was invited to feast or eat at the king's table every day. Nun, der Mephibosheth wurde eingeladen, jeden Tag am Königstisch zu essen. In 1 Corinthians chapter 1, starting with verse 26. Im 1. Korinther 1, beginnend beim Vers 26. Paul the apostle says, "Look among yourselves." Da sagt der Apostel Paulus, schaut euch selbst an. There are not many mighty and wise among us, and from a natural point of view. Von natürlicher Sicht aus gesehen gibt es nicht viele Weise oder Mächtige unter euch. But God unter is called the foolish. Aber Gott hat die berufen, die Narrheit aus. Oder, he's called das Törichte berufen. The foolish. Er hat das Törichte berufen. He's called the weak. Das Schwache. He's called the base things. Er hat das Grundlegende berufen. To put to shame the things that are mighty. Um die Dinge, die machtvoll sind, zu Schanden werden And zu lassen. All of us are here. Und alle von uns sind hier, because we were spiritually crippled. Weil wir in geistlicher Hinsicht verkrüppelt sind. In Adam we fell. In Adam sind wir gefallen. Mephibosheth was crippled through a fall. Mephibosheth war verkrüppelt, weil er stürzte. He was dropped when he was a baby. Er wurde fallen gelassen als kleines Baby. Both legs broken and never set. Und beide Füße brachen dann und sie waren niemals mehr richtig zu stellen. And then he was not capable of fulfilling the requirements. Und dann war er nicht dazu in der Lage, die Erfordernisse zu erfüllen. But when you come to the king's table, aber wenn du zum Königstisch kommst, this is not visible. Das ist nicht sichtbar. Everybody is sitting. Jeder sitzt. And we don't see each other's weakness or misfortune. Und wir sehen nicht die Schwächen von jedem Einzelnen oder das Unglückliche oder. We see each other as a family. Wir sehen uns gemeinsam als Familie. Feasting at the Lord's table. Und wir nehmen das Mahl ein am Tisch des Herrn. With the Lord as the head. Mit dem Herrn als dem, der den Vorsitz hat. This is our mission. Das ist unsere Mission. To show this kindness to people. Diese Güte den Menschen zu zeigen. I want you to turn to Romans 5 with me. Geht mit mir zu Römer 5. And I'll show it to you in the New Testament. Und ich zeige euch das jetzt im Neuen Testament. Okay. Romans chapter 5. Römer 5 says in verse 1. Sagt in Vers 1 folgendes. Therefore having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Through whom also we have obtained, now in my version it says, through him also we have obtained our introduction. Und da heißt es in meiner Version, durch den wir im Glauben auch den Zugang oder die Einführung erhalten haben. Einführung is a good word. By faith into this grace in which we stand. Und diesen Zugang eben erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Now this word, Zugang or access. Also dieses Wort Zugang oder ja. Access, yeah. In the King James access. Zutritt in der King James Version. Yeah. And it's this Greek word pros ago gei. Im Griechischen heißt das pros ago gei. Pros ago gei. Also pros ago gei. It literally means to lead or bring into the presence. Und das bedeutet buchstäblich hinführen oder einführen in die Gegenwart. It always implies that there is another person. Und das impliziert immer, dass da eine andere Person dabei ist. It doesn't stand alone. Das steht nicht alleine That's hier. Why it says through our Lord Jesus Christ. Deshalb heißt es hier durch unseren Herrn Jesus Christus. In Ephesians 2:18 the same word. In Epheser 2:18 finden wir dasselbe Wort. We all have access to the Father through. Wir haben alle den Zugang zum Vater durch. Through Christ. Durch Christus. Through the Spirit. Durch den Geist. And this second, the implication of this other person. Und dieses Miteinbeziehen der anderen Person. Is why my Bible translates the word introduction. Ist der Grund, warum es in meiner Bibel übersetzt wird mit Einführung oder Because Hinführung. It literally, the meaning is this. Weil im buchstäblichen Sinne ist die Bedeutung folgende. The freedom to enter. Die Freiheit hinein oder hineinzugehen. Someone's presence. Through the assistance of another. Also die Freiheit, in die Gegenwart jemandes anderen einzutreten durch die Unterstützung von jemandem. The freedom to enter someone's presence through the assistance of another. Also die Freiheit zu haben, in die Gegenwart einzutreten von jemandem durch die Unterstützung eines anderen. And we have the freedom to enter God's presence through the assistance of Christ. Und wir haben diese Freiheit, in die Gegenwart Gottes einzutreten durch die Unterstützung von Jesus Christus. He is introducing us. Er führt uns da ein. It's over and over. Und das ist immer wieder so. He's always there to assist us. Er ist immer da, um uns dabei zu stehen. And we have the same spirit. Und wir haben denselben Geist. And we can introduce people to people. Und wir können Leute anderen Leuten gegenüber einführen. We are the same as the Lord. Wir sind dieselben wie der Herr. And this mission to introduce. Und diese Mission des Einführens oder Hinführens. When I was in Bible College. Als ich im Bibelcollege war, 1979, im Jahr 1979, there was a big pastors convention. Da gab es eine große Versammlung von Pastoren. And all these pastors were coming in and they were meeting in the chapel. Und alle Pastoren kamen dann, sie trafen sich im Versammlungssaal. I heard about it. Ich habe davon gehört. I was only 20 years old. Ich war nur 20 Jahre alt damals. I went to the door of the chapel. Bin dorthin gegangen zur Tür. And I watched all the pastors walk in. Und habe mir all die Pastoren angeschaut, wie sie da reingingen. Wow, this is cool. Ja, das ist super. And then I thought, man, I would do anything to be in that pastor's conference. Und dann habe ich mir gedacht, ich würde am liebsten alles dafür geben, dass ich da dabei sein könnte bei dieser Pastorenkonferenz. He heard my heart. Und Gott hat mein Herz gehört. He saw it. Er hat es gesehen. And one of the teachers who was a pastor. Und einer der Lehrer, der ein Pastor war. One of my teachers walks up. So einer meiner Lehrer, er kam her und hat gesagt, hi, hallo Robert. I said, good. Wie geht's gut? Just looking at all the pastors going in. Ich habe die ganzen Pastoren angesehen, wie sie da reingegangen and sind. And I said, I would do anything to be in there. Und ich habe gesagt, ich würde alles geben dafür, dass ich dabei sein he könnte. Said, come on. Und er hat gesagt, komm mit. I said, I can't. I'm not a pastor. Und ich habe gesagt, nein, ich kann nicht. Ich bin kein Pastor. He says, you are my guest. Er hat gesagt, du bist mein Gast. I said, no, I'm not going in there. No way. Gesagt, nein, no ich way. Gehe da nicht rein. Nein. He says, I am bringing you as my guest. Er hat gesagt, ich bringe dich mit als said, meinen Gast. No, I'm not going in there. Nein, da gehe ich nicht rein. I said, they're going to stop me right at the door. Die werden mich gleich bei der Tür da abfangen. He says, no, they won't. Nein, werden sie nicht, you stand right next to me. Du bleibst neben mir. He says, put your shoulders back. Er gesagt, halt dich gerade. That's what he said to me. Put your shoulders back. Richte dich gerade aus. Be confident. Und sei zuversichtlich. And walk in with me. Und geh mit mir da hinein. And nobody will say a word. Und niemand wird irgendetwas sagen. And if they do, und wenn es so ist, you are my guest. Dann bist du mein Gast. Because you are. Weil du bist es. Wow, I thought, okay. Wow, okay. Okay, I'm ready. Let's gut, go. Gut, ich bin bereit. And we walked through the front door. Wir sind da hinein. And there were these people, you know, waiting at the door, you know. Zur Eingangstür, und da sind diese Leute, die an der Tür stehen. Check, you know, and um zu kontrollieren. We walked right through. Wir sind da gerade durchgegangen. And I was in, and he just said, stay next to me. Und ich war drinnen, und er hat zu mir gesagt, bleib neben mir. And then he starts going like, hello, Pastor so and so. Und dann war es eben die Begrüßung, hallo, Herr Pastor. And he said, hello, Pastor. Und dann, hallo Pastor. Then he put his arm around me and said, this is my friend Rob. Und dann hat er gesagt, er hat den Arm um mich gelegt und hat gesagt, das ist mein Freund Robert. Nice to meet you, sir. Nice to meet schön, you, sir. Schön, Sie kennenzulernen, mein Herr. I met so many people. Ich habe so viele Leute dort kennengelernt. Because this guy had access. Weil dieser Mann hatte den Zugang dort. Because he had favor with these people. Weil er das Vertrauen dieser Leute genoss. I didn't have favor with these people. Ich hatte nicht dieses Recht, dieses Vorrecht. They didn't know me from the guy on the street. Sie kannten mich nicht. They didn't know the difference between me. Also sie kannten diesen Unterschied nicht zwischen and mir the man und, on the street. Und dem Mann von draußen. But with him, aber mit ihm, I was being introduced. Wurde ich da eingeführt. I had access. Ich hatte diesen Zugang. And this is what needs to happen in our midst. Und das muss auch in unserer Mitte geschehen. We know people. Wir kennen Leute. How many people here know me? Wie viele Leute kennen mich hier? Know the staff. Wie viele kennen hier das Team? Know each other. Die sich gegenseitig kennen. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. The love of God is in us. Und die Liebe Gottes ist in uns. In 1 John 3:14. In 1. Johannes 3:14. We know that we've passed from death to life because we love the brethren. Wir wissen, dass wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind, weil wir die Brüder lieben. And if anyone hates the brethren, und wenn jemand die Geschwister hasst, then he is a murderer. Dann ist er ein Mörder. And the love of God is not in him. Und die Liebe Gottes ist nicht in ihm. But we are the body of Christ, the fullness of Christ. Aber wir sind der Leib Christi, die Fülle Gottes. And this is such an important part of our mission. Und das ist solch ein wichtiger Teil unserer Mission. First, to introduce ourselves to someone. Zunächst einmal, dass wir uns jemandem gegenüber vorstellen. Not to live in fear. Nicht da Angst erfüllt zu sein. Perfect love casts out fear. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. And some of us are introverted people, and we're having a hard enough time just being here, maybe. Und manche von uns sind vielleicht introvertiert und sehr für sich eingenommen, aber it's hard enough just to be here. Es ist für sie schwierig, einfach nur hier zu sein schon. People. Und die denken sich, wow, Leute. And it's like, wow. Und das ist so, and it's just like it's a miracle just to be in this room. Und es ist dann schon ein Wunder, einfach hier in diesem Raum zu sein. All these people. Ach, da gibt's never so been Leute. Around so many people before. War noch niemals zuvor vor so vielen Leuten. Oder so, mit so I mean, we're Leuten. Not expecting you, you know, to just extrovert. Hey, yeah. Also right. Wir erwarten nicht von dir, dass du da jetzt auf einmal aus dir herausgehst so. But we're asking this. Aber um Folgendes bitten wir. Many of us can easily. Viele von uns. Introduce ourselves or introduce someone to someone. Können sich selbst sehr leicht jemand anderen vorstellen oder einen anderen Menschen jemanden vorstellen. You can bring people to me. Ihr könnt mir Leute bringen und sie you vorstellen. You can say, hey. Wir können sagen, hallo. You want to meet the pastor? Möchtest du den Pastor kennenlernen? No, no, no, way. No, please, please. Nein, bitte nicht. No, come on. I know. Nein, komm, ich kenne ihn. He's all right. Komm, der ist schon okay. He looks a little frightening, but he's a nice guy. Schaut ein bisschen angsteinflößend aus, yeah, aber er ist ein netter Mann. Really, believe me. I know him, you know. Wirklich, glaube mir, ich kenne ihn. He can be very nice. Der kann schon sehr nett sein. And come over and meet him. Komm mit mir und treffen. And we trust Christ in each other. Und wir vertrauen auf Christus in uns. And we bring people to people. Und wir bringen die Leute zu anderen Menschen. Now, turn to Acts chapter 9 with me and we'll begin to close. Nun blättert mit mir zur Apostelgeschichte 9 und dann wollen wir abschließen. We are all afraid of people. Wir haben alle Angst vor Leuten. In one way or another. Auf gewisse Weise. Some of us don't show it. Manche zeigen es nicht. But we have self-defense mechanisms against it. Aber wir haben so Selbstverteidigungsmechanismen. We have the fear of death in Hebrews 2. Wir haben diese Angst des Todes in Hebräer 2. And death is also separation from people. Und Tod bedeutet auch Trennung von Leuten. We don't want to be hurt. Wir wollen nicht verletzt werden. We don't want to be insulted. Wir wollen nicht beleidigt werden. And so sometimes we say hi and the person just looks at us because they're also a visitor and it's like Und manches Mal sagen wir zu jemand Hallo und der Mensch schaut uns so an und zwar weil er eben auch ein Besucher ist. What was that? Und dann denkst du dir, was war das? Hello. Hallo. Wow. And it's like you don't know who that person was. Und du denkst, du weißt nicht, wer dieser Mensch war. You know, and for us to expect the visitors to walk around and just play Russian roulette. Und für uns, dass wir da erwarten, dass die Besucher so herumgehen und einfach das russische Roulette ausprobieren. Who can I introduce myself to? Also wem kann ich mich da vorstellen, you know, heute? We got all kinds of people here. Wir haben ganz verschiedene Leute hier. We're just inviting people. Wir laden einfach Leute ein. So as we invite all kinds of people, also wenn wir alle möglichen Leute hier einladen, we also need to introduce people to the right people. Dann müssen wir auch die richtigen Leute, den richtigen Leuten vorstellen. People that we know are filled with God's love. Und zwar Leuten vorstellen, die von denen wir wissen, dass sie mit Gottes Liebe erfüllt At least sind. Most of the time. Also zumindest die meiste Zeit. Everybody's got a bad moment. Außer sie haben da gerade eine schlechte Zeit. But you know what I'm saying. Aber ihr wisst, was ich meine. Look at Acts chapter 9. Also schaut euch Apostelgeschichte 9 an. Okay, if I can find this here. No, is it Acts chapter? It's Acts chapter 9 and verse 26. Das war Vers 26. Now, this is speaking of Paul the Apostle. Hier ist die Rede von Apostel Paulus. He just got saved. War soeben erst errettet worden. He's been preaching in Damascus. Er predigte dann in Damaskus. They had to lower him down in a basket because everyone wanted to kill him. Die mussten ihn dann mit einem Korb aus der Stadtmauer die Stadtmauer hinunterlassen, weil jeder ihn töten wollte. So in verse 26, and when he came to Jerusalem, jetzt Vers 26, als er aber nach Jerusalem gekommen war, trying to associate with the disciples. Versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. Hey, how are you? Hey, Saul hallo, of Tarsus. Hallo, ich bin der Saul von Tarsus. Aha, okay. Everybody's like, get out of here, Saul of Tarsus! So, als ob sie gesagt hätten, verschwinde von da, Saul von Tarsus. Hey, where are you going? Hey, wohin lauft ihr? It's me, I'm saved. Ich bin es, ich wurde errettet. Yeah, right. Yeah. Yeah, right. Yeah. We know the story in the Old Testament. Ja, wir kennen die Geschichte. All you Baal worshippers come into the temple. Right. Ah, wir kennen die Geschichte aus dem Alten Testament. Alle ihr Baalsanbeter, kommt All in den you Tempel. Christians come over here. I'm saved. Alle ihr Christen, kommt her, ich bin errettet. Yeah, right. Ja, You're genau. Saved. Errettet, ja. Just like I'm Santa Claus, right? So wie ich der Nikolaus bin, nicht wahr? And it says he was trying to associate with the disciples. Und es heißt hier, er versuchte sich den Jüngern anzuschließen. And they were all afraid of him. Und alle fürchteten sich vor ihm. And not believing that he was a disciple. Dass sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. So what happens? Also was geschah dann? But Barnabas took hold of him. Barnabas aber nahm ihn zur Seite. And brought him to the apostles. Und brachte ihn zu den Aposteln. And described to them how he had seen the Lord on the road. Und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe. And that he had talked to him. Und dass der zu ihm geredet. And how at Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus. Und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. What did Paul the Apostle need? Was hat der Apostel Paulus gebraucht? He needed pros ago gay. Er brauchte pros ago gay. Is that right? Yorgos? Yorgos. Where's Yorgos? He's right here somewhere. Yes. Is that right? Pros, how do you say it? Pros agoge? He doesn't know. He's only, it's an old Greek. Okay. Okay. Okay, it's old Greek. But here's some new Greek. O Theos Sagapai. Okay. Okay. Okay. Now, he needed someone. Also brauchte jemanden. Even though he was Saul of Tarsus converted. Obwohl der bekehrte Saul von Tarsus war. To the Apostle Paul. Und zwar zum Apostel Paulus. He was lost. War verloren. Hey, be my friend. Hey, ich möchte mit dir Freund sein. Hey, come on, somebody be my friend. Geh, hallo, kommt, ich will mit euch Freundschaft schließen. I'm saved. Ich bin errettet worden. He needed somebody like Barnabas. Er brauchte jemanden, so wie den Barnabas. Come with me. Komm mit mir mit. You can come into this pastor's conference. Just stay next to me. Du kannst in diese Pastorenkonferenz schon hineingehen. Bleib einfach neben mir. Saul, come with me. You're going to meet the apostles. Saul, komm mit mir mit, du wirst die Apostel jetzt kennenlernen. Maybe he was thinking they're going to reject me too. Und vielleicht hat er gedacht, die werden mich auch ablehnen. No, not if I'm with you. Nein, nein, nicht wenn ich bei dir bin. And he's introduced to the apostles. Und er wurde da eingeführt, hingeführt zu den Aposteln. And this is what we need to do. Und das müssen wir tun. We need to take people with us. Wir müssen Leute mit uns mitnehmen. I loved a couple of weeks. I heard. I asked someone, "Are you going for? Are you going to have lunch now?" Ich habe da gehört von jemandem, da hat jemand gesagt, gehst du jetzt zum Mittagessen? I asked them at the door. Ich habe sie da gefragt. And they said, yes, we've been invited over to the Proksch family. Und die haben gesagt, ja, wir wurden da eingeladen von der Familie Proksch. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? Beautiful? Ist das nicht schön? Like introducing people to people. Einfach die Leute gegenseitig vorstellen. This is so much of our mission. Und das ist so viel von unserer Mission. There are people I met in discovery class. Da gibt's Leute, die traf ich, die lernte ich kennen in Discovery. This last week. Letzte Woche. We had 3 Discovery 1 classes. Wir hatten 3 Klassen Discovery 1. 20 people whose names I didn't know. 20 Leute, von denen ich die Namen nicht kannte. The stories that we heard. Die Geschichten, die wir hörten. This week we heard someone share. Diese Woche haben wir gehört, wie jemand uns das erzählt hat. Share with us a present tribulation that we can pray for. Erzähle uns von einer Bedrängnis oder einer Not, in der du dich befindest, wofür wir dann beten können. Something that's beyond your capacity that we can pray for. Etwas, was deine Kapazität übersteigt, sodass wir dafür beten können. We did our interviews. Wir haben diese gegenseitigen Dialoge geführt. 2 people stood up. 2 Leute sind dann aufgestanden. And the one person said, I interviewed so and so. Und einer sagt dann eben immer, ich habe ihn interviewt. She would like prayer. Und sie hätte gerne Gebet. Because she's having difficulty forgiving. Weil sie Probleme damit hat zu vergeben. The man. Und zwar the man who murdered her mother and father. Dem Mann zu vergeben, der ihre Eltern umgebracht hat. Wow. And we were so quiet, we thought. Und wir waren ganz, ganz still. Wow. Und haben uns gedacht, this person is in our midst. Dieser Mensch ist da in unserer Mitte. God has brought this person to us. Gott hat diesen Menschen hier zu uns hergebracht. To love. Dass wir ihm Liebe zeigen. To minister to. Dass wir ihm dienen. God has entrusted this person. Gott hat uns diesen Menschen anvertraut. And story after story after story. Eine Geschichte nach der anderen. We were sitting there just listening. Wir saßen einfach da und wir hörten zu. And I thought, God, you would bring these people to us. Ich habe mir gedacht, Gott, diese Menschen bringst du. Who are such a treasure? Die solch ein Schatz sind. I thought, wow. Ich habe mir gedacht, wow. And yet, these treasures can be in our midst. Diese Schätze, die können in unserer Mitte da sein. And yet, there's a distance. Und dennoch, es gibt auch Abstand. Because we don't introduce people to people. Weil wir Menschen anderen Menschen nicht vorstellen. I can guarantee this. Ich kann euch das garantieren. If you come to discovery class, wenn ihr in eine Discovery Klasse kommt, and you sit in the class with 25 people, und ihr sitzt da mit 25 anderen Leuten, you don't know, die ihr nicht kennt, and listen to their stories, und hört euch ihre Geschichten an, suddenly there will be a transformation, gibt es da plötzlich eine Verwandlung, and we will understand why. We need to involve. We need to introduce people to people. Wir werden dann plötzlich verstehen, warum wir Leute anderen Leuten vorstellen sollte. There are people who will never introduce themselves to me. Da gibt's Leute, die wurden mir niemals vorgestellt. But you can do it. Aber ihr könnt das machen. They'll come with you. Sie werden mit euch zu mir They'll kommen. Never introduce themselves to Thomas. Die haben sich niemals mir selbst vorgestellt. But you can do it. Aber ihr könnt das tun. We can do it to all of us here. Und wir können das alle hier untereinander machen. Amen. Amen. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you this morning. Danke heute Morgen for the cross, für das Kreuz. Thank you for your love through Jesus. Danke für deine Liebe durch Jesus Christus. Maybe there's somebody in this room. Vielleicht ist da jemand hier in diesem Raum. One person or two. Ein oder zwei Leute. You have never received Christ. Du hast Christus niemals zuvor angenommen. If you died today, wenn du heute stirbst, where would you go? Wohin kommst du dann? Would you be with God? Wirst du dann bei Gott sein? Jesus Christ shed his blood. Jesus Christus hat sein Blut vergossen. So that he could bring us to the Father. So dass er uns zum Vater bringen kann. If you are afraid of God, wenn du Angst hast vor Gott, Jesus will bring you there. Jesus wird dich dorthin führen. Would you pray with me? Möchtest du mit mir beten? And ask the Lord to come into your life. Und den Herrn bitten, dass er in dein Leben eintritt. Just pray. Bitte einfach. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Wash me in the blood. Wasche mich im Blut. From the cross. Im Blut des Kreuzes. And take away my sin. Und nimm die Sünden von mir weg. Bring me to your Father. Bringe mich zu deinem Vater. Please. Bitte. Forgive me. Bitte vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Thank you, Lord. Danke, Herr. Father, we pray for this city. Vater, wir beten für diese Stadt. How much time we have yet on earth, we don't know. Wie viel Zeit bleibt uns noch hier auf Erden? Wir wissen es nicht. We pray that as many as possible could come with us. Und wir beten, dass wir so viele noch erreichen können. That's our prayer. Das ist unser Gebet. Use us, Lord. Verwende uns, Herr. To invite. Andere einzuladen. Use us, Lord. Verwende uns, Herr. To introduce. Anderen Menschen vorzustellen. Let's all quietly stand. Stehen wir leise auf. And we'll sing a song. Und singen wir ein Lied. Jesus, du bist König. König in unserer Mitte. Du regierst durch deinen Geist. Du hast deine Feinde überwunden. Nun sitzt du auf deinem Thron. Du bist König aller Ewigkeit, du bist König. Von ganzem Herzen beten wir dich an. Du bist König. Du bist König. König aller Ewigkeit, du bist König. Von ganzem Herzen beten. Thank you, Lord. Danke, Herr. Lord, we pray for our children this morning. Vater, wir beten für unsere Kinder heute. For all the teachers in the Sunday school. Für all die Lehrer in den Sonntagsschulklassen. We pray, Lord. Wir Thank beten. You for the service tonight. Und danke für den Gottesdienst heute Abend. All of our brothers and sisters from this church that will come. All die Brüder und Schwestern, die in diese Gemeinde kommen. We pray for the future of this building. Wir beten für die Zukunft dieses Gebäudes. What we should do, Lord. Was wir da tun sollen, Herr. We ask for your will. Wir bitten dich um deinen Willen. Lord, and thank you also for our guests today. Und danke, Herr, auch für unsere Gäste heute. Bless them very special. Segne sie ganz besonders. In Jesus' name we ask. In Jesu Namen bitten wir das. Amen. Amen. Amen. Thank you.